to go through. Who will open the door for him? He's always looking for who to go through. Der Teufel sucht immer nach jemandem, mit dem er gehen kann. Who will open the door for him? Wer ihm die Tür öffnet. Praise the Lord. Halleluja. And we are never to allow him. Und wir sollten das niemals zulassen. And we can even, we sometimes we allow him, knowing and unknowingly. Und manchmal lassen wir das zu, bewusst oder unbewusst. Praise the Lord. Halleluja. You see, we are not to allow him to come in. And once we realize that he is the one that have been doing things, wenn wir merken, dass er derjenige ist, der Dinge durch uns gemacht hat, we are to repent, müssen wir Buße tun und das verweigern. The Lord loves repentance. Der Herr liebt Buße. Praise the Lord. Halleluja. Peter denied him 3 times. Petrus hat Jesus 3-mal verleugnet. But he repented. Amen. Er hat Buße getan. Praise the Lord. Halleluja. So, don't allow Satan to go through you. Lass nicht zu, dass der Teufel durch dich geht. Let's allow all the doors to be closed to him. Amen. Alle Türen zu ihm sollen geschlossen sein. Praise the Lord. Halleluja. Today we have a lot to learn. Eh? That the Lord wants to teach us. Praise Jesus. Amen. That we still continue with our identity in Christ. Geht weiter mit dem Thema Identität in Christus. To know, to understand and to believe. Wissen, verstehen und glauben. See, to know and understand. Wissen, verstehen. See, and to believe. Und glauben. Praise the Lord. Halleluja. Today we will continue with that of heaven. Heute geht es weiter mit dem Thema to be heavenly minded. Himmlisch gesinnt zu sein. He wants us to be heavenly minded. Er möchte, dass wir himmlisch gesinnt sind. Learn to be heavenly minded. Lerne, himmlisch gesinnt zu sein. It is not religious. It is not to be religious. Aber nicht, das heißt nicht religiös zu sein. It is not to be spiritual. Oder geistlich zu sein. You know, you can't be spiritual and be of Satan. Du kannst geistlich sein, aber trotzdem zum Teufel gehören. To be spiritual does not mean you are of Christ. Geistlich zu sein heißt, dass du von Christus bist. You know, our forefathers, you know, our fathers, you know, our parents that worship forefathers, they are spiritual. Unsere but they are not of Vorfahren, Christ. Die vielleicht irgendwelche verschworene Leute anbeten, das ist geistlich, aber es ist nicht von Jesus. You know, they believe that there is something there. Sie glauben, da ist irgendwas. But that does not make them safe. Aber das errettet sie nicht. Can you get it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Learn to be heavenly minded. Lerne, himmlisch gesinnt zu sein. The Bible says we are already in heaven. Die Bibel sagt, wir sind schon im Himmel. Believe it, please. Glaube bitte daran. You know, we are already safe. You have to believe it. Glaube daran. You believe you are safe. Glaube, dass du errettet bist. You are a child of God. You believe it. Du bist ein Kind Gottes. Glaubst du das? You know, you are in heaven. Du bist im Himmel. You are also to believe it. Das musst du auch glauben. Because anything of Christ is not here at all. Denn nichts von Christus ist hier. They are coming from heaven. Es ist alles von dem Himmel kommt. Praise the Lord. Halleluja. You know things here, they are fake. Die Dinge hier sind falsch. They are love here. Die Liebe hier. You know the earthly love. Die irdische Liebe. The love we believe we love our parents. Die Liebe, die wir haben. But we love our husband. Without Christ. Ohne Christus. Is fake love. Ist eine falsche Liebe. I don't know if somebody's understanding. You know, do you know when you know it's fake? Wisst ihr, woran man merkt, dass es falsch ist? Let her go and fornicate. Will you still love them? Wenn die Person Unzucht treibt, wirst du sie immer noch lieben. Your love is based on condition. Deine Liebe basiert auf Bedingungen. God kind of love is unconditional love. Gottes Liebe ist bedingungslos. Do they do whatever you do, you are still there. Du bist immer noch da. You know, in marriage today. In der Ehe heutzutage. Praise the Lord. Halleluja. You know, they always say for better, for worse. Sagen wir in guten wie auch in schlechten Zeiten. That it is not for better, for worse. Aber das stimmt nicht. It's for better, we stay. In guten but Zeiten bleiben wir, in schlechten Zeiten sind wir weg. For better, for worse, is Christ alone. Wie in guten wie in schlechten Zeiten ist nur mit Christus möglich. Praise the Lord. Halleluja. Learn to be heavenly minded. Lerne, himmlisch gesinnt zu sein. He's not learned to be religious. Nicht religiös zu sein. He's not learned to be spiritual. Nicht geistlich zu sein. He's learned, you see, learn to allow your mind to be full of Christ. Lern, dass deine Gedanken voll von Christus. It's not your mind be full of 10 commandments. Nicht voll von 10 Geboten. And all of that commandment, thou shalt not. Oder von irgendwelchen anderen Regeln. Allow your mind to be occupied with what Jesus have done for you. Sondern deine Gedanken sollen voll sein mit dem, was Jesus für dich getan hat. Praise the Lord. Halleluja. With how much, how he loved you so much. Wie sehr Jesus dich liebt. Amen. Amen. Your answer to questions. Deine Antwort auf Fragen. Your action and reaction to things. Deine Reaktion und deine Aktion. Your reasons. Deine Gründe. Why you cannot be where God's children are. Du nicht da sein kannst, wo Kinder Gottes. Where you cannot be where yourself are. The reason why you cannot be there. Da sein kannst, wo Ungläubige sind. You know, before we became saved, from afar we were not even going to disco. Waren wir noch nicht mal Partygänger? It's the, all this, you know, people what they celebrate. You know, we did not even like it. Wir waren nicht die Partyleute, die immer unterwegs waren. We did not reject it because of Christ. We did not even know Christ. Wir haben das nicht verweigert, weil wir nicht Christus haben, sondern einfach weil es nicht unser Ding war. But now, aber jetzt, for us, it's only about Christ. Geht es nur um Christus. Our motive. Our motive of action. Of reaction. Of our choice. Unsere Entscheidung. Should be Christ alone. Sollte Christus allein sein. Why will I not be with, you know, if I want to forsake any assembly of believers? Wenn ich irgendeine Gemeinschaft der Gläubigen. If God's children are doing what anything at all. Wenn ich da Gott, if I don't want to be there. Wenn ich nicht dabei my motive should be based on Christ alone. Motiv auf Christus. And not based on what I love. Und nicht basiert auf, you know, what people can. You know, I can accept anything you say. Ich kann alles akzeptieren, was du sagst. The reason why you cannot come here. Der Grund, weshalb du hier nicht hinkommst, weil du zur Arbeit musst, ist zu weit, you know, weg. Have different reasons. Leute haben verschiedene Gründe. But with Jesus, I said that reason. Aber akzeptiert Jesus diesen Grund. You know, be heavenly minded. Seid himmlisch gesinnt. You know, remember, you are not going to give account to me. Erinnert or to euch, anybody here. Ihr werdet your nicht account mir Rechenschaft schuldig sein, sondern ihm. Who get it? Praise the Lord. Halleluja. Be heavenly minded. Sei himmlisch gesinnt. Be Christ minded. Allow your mind to be full so of Christ. Gedanken voll von Christus. Let your motive be Christ alone. Lass uns deine Gedanken, dass deine Motive Christus allein sind. Who gets it? Praise the Lord. Halleluja. Your motive why you exempt yourself from the gathering, allow it to be Christ alone. Das Motiv, weshalb du dich aus deiner Gemeinschaft entfernt oder ausschließt, lass zu, dass es Christus ist. Allow it to be what Christ will accept das from you. Das, was Christus akzeptiert. Allow it to be. allow it to be heavenly minded. Hast du, dass es himmlisch gesinnt ist? Allow it to be heavenly alone. Hast du, dass der Himmel allein ist? Allow it to be Christ's motive. Dass das Motiv von Christus ist. And not the flesh motive. Nicht das fleischliche Motiv. And not this word motive. Nicht das weltliche Motiv. And not what people will accept. Nicht das, was Leute akzeptieren. And now, you know, first of all, think of Christ. Denk erstmal an Christus. You know, Jesus always think of the Father. Jesus denkt immer an den Vater. He said, I do always what pleases him. Ich tue ständig das, was ihm gefällt. You know, do we do always what pleases Jesus? Tun wir immer das, was Jesus gefällt. You know how you do things that please Jesus. Wisst ihr, wie wir Dinge tun, die Jesus gefallen? Before you do things, bevor wir think Dinge tun, of denk über Jesus nach. Before you take any decision, bevor du eine Entscheidung think kannst, of Jesus. Denk an Jesus. Praise the Lord. Halleluja. How will Jesus react? Wie würde Jesus will he love the decision I'm taking? Because what going to, it's not between you and anybody. Denn es geht nicht um dich und eine Person. It's between you and him. Es geht um dich und ihn. Daddy, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Allow your motive to be heavenly motive. Lass zu, dass dein Motiv ein himmlisches Motiv ist. And not earthly motive. Und kein irdisches Motiv. You can't deceive man. Du kannst Menschen. But not Christ. You cannot deceive Jesus. He knows your heart. Er he knows dein Herz. You know the Pharisees. They will come to tempt him. Sie kommen, um Jesus zu versuchen. You know, before they even talk, he already know them. Aber Jesus Pharisäer, he already know. Was gesagt you can't you can even deceive yourself. Du kannst sogar sich selbst. But you cannot deceive him. Aber du kannst Jesus nichts vormachen. You cannot hide anything. Du kannst vor ihm nichts verstecken. He doesn't work where there is hidden agenda. Er funktioniert, er kann nicht dort wirken, wo es verborgene Motive gibt. You better be open unto him. Sei lieber offen zu Jesus. Allow sei ehrlich zu ihm, dass er alles ist für dich. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Again, reward is not coming from man, but from Christ. Kommt nicht von Menschen, sondern von Christus. Jesus was never after the flesh. Jesus ging nie um das Fleisch. But the Spirit. Um den Geist. He was never after. He was never after what man is after today. Ihm ging es nicht um das, was der Mensch sucht. He was always after heaven. Ihm ging es um den Himmel. You know, he was always after heaven. Ihm ging es um den Himmel. He was so heavenly minded. Er war himmlisch gesinnt. For him, it was all about his father. Ihm ging es nur um seinen Vater. My father and I, we are mein one. Vater und ich, wir sind eins. I do always say, but please, das, was ihm gefällt. Always. Immer. Not sometimes. Nur manchmal. Sometimes, you know, for us, it's sometimes. What pleases us, you know, I have my life to live. I take my decision. You better allow Jesus to be the one that takes decision for you. Aber lass lieber zu, dass Jesus entscheiden und für dich treffen. Satan knows when you are taking your decision. Der Teufel weiß, wenn du deine eigene Entscheidung triffst. And he's not of Christ. He knows. And he rejoices. You know, that is one thing today. You don't need to have Satan. You know, to have just Satan in one corner and be bowing down. You know, when we see all these things that people worship, you know, that big man with big tummy that they will Buddha or whatever they call it, you know, they put it in one corner and be burning, you know, the different thing that people worship. It's very common now. It's that, you know, they put it in Western Europe. Yeah, it's everywhere. You know, you don't need to even have them before Satan rejoices. Du musst dich nicht vor einer Statue hinknien, die anbeten, Kerzen anzünden und irgendwelche Gebete aufsagen, bevor du den Teufel anbetest. You know, just reject Jesus. Just ignore Jesus. Ignore Jesus, das reicht schon. Das reicht taking decisions, not based on him, not first of all seeing him. Reminding yourself of Christ. Die ohne Jesus sind. Satan rejoice. Da freut sich der Teufel schon. You know, that's why I know Jesus. He said, enter through the narrow gate. Sie sagt, Jesus, du musst durch das enge Tor gehen. You know, das schmale Tor. Gate is so narrow. Das Tor von. And that is why you can't all this weight. You cannot carry. Kannst diese ganze Last nicht mitnehmen. Praise the Lord. You know, if you are, if I'm carrying this, I'm carrying this rank, I'm carrying these ones, and I want to go through a narrow gate. I cannot go through. Because those things will prevent me. I cannot make it. Ich werde nicht mit dem Schrank durch diese Tür zum Beispiel kommen, weil dieser Schrank einfach größer ist als die Tür und es einfach nicht passt. Ich muss die Sachen ablegen, damit ich durch dieses Tor gehen kann. But the ways to go through to Satan. Aber die Wege zum Teufel sind sehr weit. You can carry everything and just nothing that you cannot pass. Alles passt. Alles geht durch. Just take anything. Nimm den Schrank. Nimm die Stühle. Alles kannst du mitnehmen. Du bist da. He said. Enter through the aber wir sollen durch das schmale Tor gehen. And that's why Romans, Hebrew 12. Deswegen Hebräer 12. Let's go then. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrew 12. Praise the Lord. Verse 1. Hebräer 12, Vers 1. He said, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin which does so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us, Then in verse 2, he said, looking unto Jesus. Because without looking unto him, you cannot run that race. Wenn wir nicht auf Jesus schauen, können wir dieses Rennen nicht gewinnen. You know that song? When I look around me, I see my Lord Jesus. Dieses Lied, wenn ich mich herumschaue, sehe ich Jesus. Looking unto Jesus. Auf Jesus schauen. The author and the finisher of our faith. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Praise the Lord. Halleluja. In verse 1 again, it says, wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. Those weights, you know, this rank is a weight. It's a whatever you are carrying. You know, whatever this body that you, you know your weight, the weight you carry along. Some of us, our job is our weight. Leute, unser Job ist unsere Last. Our beauty is our weight. You know, our life, you know, our lifestyle, the old lifestyle. It's the way that keeps on drawing us back. Immer wieder runterzieht, zurückfallen lässt. Ein verhärtetes Herz. It's a weight. It's eine Last. A lot of, you know, a lot of weight. Viele. That has some, you know, that you don't even know is weight. Du weißt nicht mal, was es Last ist. He said, lay them aside. Let us lay aside every weight. And the sin which doth so easily beset us. Wir sollen die Last ablegen und die Sünde, die uns leicht umstrickt. The sin. Die Sünde. The sin of ignoring him. Die, dass wir Jesus Christus ignorieren. The sin of forsaking him. Dass wir ihn verweigern. The sin of not believing him anymore. Dass wir nicht an ihn glauben. Here is not plural sins, it's singular sin. Hier steht nicht Sünden, sondern Sünden. You have it. Look at it in your Bible. It's singular. Sondern singular, es ist it means die Sünde. Ignoring Christ. Das heißt, Christus ignorieren. It's not about your stealing, your lying, your fornicating. It's about ignoring, because until you ignore him, you cannot steal. You cannot lie. You cannot fornicate. If you be not before stealing, just pray and say, Father, bless it. Bete dafür, bete für diese Aktion. Or before fornication, just bless it. Oder Unzucht, segne das. Just pray and say, Father, dafür. Take this thing away from me, I hate it. This fornication, this act. Take it from me, I hate it. And see if you will still do it. Und schau, ob du das immer noch tun kannst. You know when you can do it. Wisst ihr, wann ihr das noch machen könnt? Wenn ihr Jesus wirklich ausblendet. Ah, praise the Lord. Hallelujah. Then he said, and let us run. Lass uns rennen. It's a race. Es ist ein Rennen. You know, in Benin, they call it market. They say market. They say life is like going to the market. In Benin sagt man, dass das Leben to buy things. Ein Markt ist. And to buy things. Man geht and that's how you go home. Kauft Sachen und geht zu. That's how they call it. Here the Bible call it race. Wie benennt es ein Rennen? Oh, Daddy, thank you. And if you read here, it told us how we are winners, how to make it. Hier steht auch, wie wir gewinnen. How to make it? Wie wir es schaffen. How to make it is looking unto Jesus. Wie wir auf Jesus schauen. Don't take your focus away from him. Don't allow money to replace Christ in your life. In whatever decision you are going to take. In deinem Leben. Don't allow, you know. There are a lot of things that I can't just replace him. Es gibt viele Sachen, die ihn ersetzen können. In John 6, Jesus said, I do always those things that please my Father. Gefällt. He sees heaven er sieht den Himmel before any decision. Vor einer Entscheidung. You know, Jesus always sees heaven. Jesus immer in Himmel. You better believe you are already there. Ich glaube, lieber, dass du schon da bist. Oh, Daddy, thank you. You know, because you know, we are finding it difficult to believe we are already there. Uns fällt es schwer zu glauben, dass wir schon da sind. Because all the problem that you know, heaven is like this. So heaven is like this. Das soll also der Himmel sein. Just allow your mind to be occupied with Jesus. Lass uns deine Gedanken you will know Jesus. How sweet heaven du wirst is. Wissen, wie schön der Himmel you will not see all those things. Du wirst nicht diese anderen Sachen sehen. I don't know if somebody is understanding it. It is when you take your focus away from him. Focus von ihm weg. Then you see those problems. Dann siehst du die Probleme. You know, Adam and Eve. They were naked. Sie waren nackt. Until they disobeyed God. They never, they did not know they were naked. They were naked before they even disobeyed God. But they could not see that nakedness. I don't know if somebody is understanding. As I see Jesus, as see God, this after time. Let's go there. Let us go there. In Genesis 1. Amen? Mm-hmm. Praise the Lord. Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3. Let's go to Genesis 3. Amen? Genesis 3. Praise the Lord. Hallelujah. Don't give ears to Satan to put things into you. Don't allow him to spend time with you. If you read it from one, you know, here, if gave the serpent time. Eva hat dem Teufel Zeit gegeben. You know, faith comes by hearing. Der Glaube kommt durch das Hören. Hearing by the word of God. Unbelief also come by hearing. Unglauben kommt auch durch Hören. Doubting Christ, doubting Jesus also come by hearing. Kommt auch durch Hören. Hearing by the lies of Satan. Nehmen wir uns die Lügen des Teufels an. If you keep on hearing lies, wenn du immer wieder Lügen hörst, it's not the truth. Wird es irgendwann zur Wahrheit für dich. He said, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, have God said, you shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, we may eat, you know, having, you know, giving, you know, evil communication corrupt good manners. Ein schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. You know, have a discussion with Satan. Wenn du mit dem Teufel unterhältst. We sit down with the unsaved. Wir kommen zusammen. And what are we speaking? Was reden wir? We are discussing what is coming from there. Wir quatschen über das, was. What we are talking is not about Jesus. Wertschätzen. Wir reden nicht über you Jesus. You give time for Satan to come. Du gibst dem Teufel Zeit, um reinzukommen, dein Ohr. I don't know if somebody is understanding. Praise the Lord. Jesus said, come out of them. Jesus sagt, komm raus aus ihnen. No, in the book of Corinthians, he said, get out of them. Wir sollen aus ihnen rauskommen. I will be your father. Ich will euer Vater sein und ihr sollt meine Kinder sein. Get out of them. Sollt euch raus aus ihnen kommen. They are for destruction. Sie sind da zur Zerstörung. You know, Satan cannot go through you. You know, everywhere is blocked. He will go through them to you. Der Teufel weiß, okay, direkt kann er nicht auf dich zukommen. Durch andere, vielleicht durch Kinder Gottes, kann er auch nicht zu dir kommen. He knows those who follow their ways. Er kennt die Leute, deren He knows those who listen to. Leute, denen du zuhörst. Er geht dann durch die Menschen. Oh, Daddy. And the woman said unto the serpent, verse 2, we may eat of the tree of the fruit of the tree of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die. You know, God did not say, don't touch it. He said, don't eat. That's what religion is all about today. You know, they will take a little of Christ. You see, and add it. You know, this soup, you know, they not add their own doctrine. Our people not tried, it did not work. They say, Christ is no longer. It's not what he said. He said, don't eat. He did not say, don't touch. And you know, let us read further. And the serpent, verse 4, said unto the woman, you shall not surely die. You know, he's telling the woman, God is a liar. Diese Schlange sagt zu Eva, dass Gott ein Lügner ist. You know, when somebody comes to you and tell you the truth that the Lord has been revealing to you, niemand is a liar. Und er sagt, dass die Wahrheit, die der Herr dir offenbart, will you still listen to that person? Wirst du der Person immer noch zuhören? I don't know if somebody is hearing, is understanding here. And the serpent said unto the woman, you shall not surely die. And you know, and God said, you will die. Aber Gott hat gesagt, du wirst sterben. If you eat. Wenn du davon isst. Praise the Lord. Hallelujah. On Wednesday, we'll be going here to this place also because we will be talking about the blood. Damit wir sprechen über das Blut. Das Blut von Christus ist unsere Identität. There are so many. Oh, Daddy, time. He said, you shall not surely die if you touch it. It's true if you touch it. But he said, if you don't eat. Du sollst nicht davon essen. For God doth know that in the day you eat thereof, then your eyes shall be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil. Praise the Lord. Amen. He said, your eyes shall be open. Ihre Augen werden geöffnet. Open to death. Geöffnet. Open to destruction. Geöffnet. Open to see the flesh. And no longer. You know, before the fall. Vor dem Sündenfall. You know, they could only see faith. Konnten sie nur den Glauben. They could only see by faith. Konnten sie nur durch Glauben. That's believing God. Das heißt, Gott glauben. Who gets it? They could only see the word of God. They could only see Christ. They could only see Jesus. But now, we no longer see him. It's not seeing the problem outside. Praise the Lord. Hallelujah. He said your eyes will be open. And really, their eyes were open. Das stimmt, ihre Augen wurden geöffnet. And then we are no longer seeing God. Sie haben nicht mehr Gott gesehen. They're seeing problems. Und Probleme gesehen. They saw themselves naked. Sie haben sich selbst before then they were vorher naked. Vorher waren sie auch nackt. But they did not see it. Aber es war kein why? Problem. Because their focus gesehen, was on weil ihr Christ, auf Christus was on God. War. Who understand the message? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired, to make one wise. Can you be wiser than God? Kannst du weiser als Gott sein? He is your creator. Er ist dein Schöpfer. He has given you everything you want, you are in need of. Hat dir alles gegeben. Is that not enough for you? Reicht das nicht? We always need more. Wir brauchen mehr. Oliver Twist need more. You know, somebody need more. They are never satisfied with Jesus. Niemals zufrieden mit Jesus. They go from no, a lot go from one church to the other. Leute gehen wandern von Gemeinde zu Gemeinde. But because they know what they are, they are not after Jesus. They are just after their flesh. Sind ihrem Fleisch her, ihren Bedürfnissen. And a tree to be desired to make one wise. She took of the fruit thereof and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Praise the Lord. Hallelujah. How wish the husband did not eat it. You know, some of our husbands follow us to death. Einige unserer Ehemänner folgen uns bis in den Tod. Some of our wives follow einige our husband. Ehefrauen follow their husband to death. Ihre Ehemänner in den Tod. You know, I thank God for Lot. Ich danke Gott für Lot. You know, the wife looked back. Seine Frau hat zurückgeschaut. You know, Lot focus was just grabbing. Und wurde zur Salzsäule. He refused to aber er hat sich nicht umgedreht. Er ist weitergegangen, weitergelaufen. You know, if your husband choose evil, wenn dein Ehemann sich für das Böse entscheidet, entscheide dich nicht mit ihm. If your wife choose evil, don't choose evil für das Böse entscheidet, entscheide dich nicht mit ihm. If your children choose evil, wenn deine Kinder sich für das Böse entscheiden, entscheide dich nicht für evil. Entscheide du dich immer für Christus. Somebody understanding me. Praise the Lord. Then in verse 7, he said, the eyes of them both were opened. You know, their eyes were not closed. Ihre Augen waren nicht geschlossen. Before they ate. Bevor sie gegessen haben. It was also open. Sie hatten auch offene Augen. It was open to Christ. Aber geöffnet gegenüber it was open Christus. To God alone. Geöffnet gegenüber Gott. But now, aber jetzt open to evil. Offen gegenüber dem Bösen. They could see sicknesses and diseases. Sie konnten Krankheiten they could see death. Sie konnten Tod sehen. They could see problems. Sie konnten Probleme sehen. Before this time, you vorher know, their eyes were open. Waren ihre Augen that it was open unto the Lord. I don't know what your eyes is open unto. Is it Christ alone you see? Who understand me? Praise the Lord. Oh, you see what you know for you is what people are saying about you. What people are going to say. What parents are going to say. What the church is going to say. What the congregation they are going to say. Praise the Lord. What my husband will say, what my wife will say. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. Before this time, they were naked. You know, without Jesus, you can do nothing. Ohne Jesus kannst du nichts. He said, abide in me. Bleibt an mir, bleibt im Schlafen. If you leave me, you cannot. Without me, you can do nothing. You know, they left him. Sie haben ihn verlassen. They were out of him. Sie waren raus aus ihm. Their eyes were ihre open. Augen waren offen to death. Gegenüber dem Tod. To destruction. And no longer open unto the Lord. Offen für den Herrn. Praise the Lord. And they sow fig trees, fig leaves together, and made themselves apron. You know, we will want to solve the problem. Once we now see the problem. Wir das Problem sehen, wollen wir das Problem allein. You know, God has been solving that problem. Jesus hat dieses Problem die ganze Zeit. But now they are. They are the one to solve it. Jetzt müssen sie es lösen. Because they gain independent from God. Weil sie jetzt unabhängig von Gott sind. It's no longer God that is in control of everything. Es ist nicht mehr Gott, der kontrolliert. Before they were created, God created everything. Denn bevor sie erschaffen worden sind, can you see hat er schon alles für sie erschaffen. So that he just said, keep them. Everything here they have done because of you alone. Das, was ich erschaffen habe, ist für euch. Ich habe es euch geschenkt. Is that not good enough? Ist das gut genug? To obey his voice. Um seiner Stimme zu gehorchen. But upon all. Aber trotzdem. It's just like today. Genauso wie heute. Look at all the promises of Jesus for you. For all he has done for you. Coming here to die because of you. If you are here, he could have still come to die for you. You know how many Adam was on earth before he provided everything. It was just one. After all, if you read it, and what he gave Adam, was er Adam geschenkt hat, was er Adam gold, everything, Gold, all das, to prepare everything for him. Hat er für ihn vorbereitet. He's a good father. Er ist ein guter Vater. Er weiß, wie er auf seine Kinder aufzupassen hat. But we always want to tell him we are bigger than him. Wir wollen ihm immer, aber wir wollen sagen, wir sind voller, wir wissen es besser. We are more clever. Wir sind schlauer. Praise the Lord. Halleluja. Allow him to choose for you. Lass zu, dass er für dich entscheidet. Allow him to help you to take decisions. Dass er dir hilft, Entscheidungen zu treffen. He said, "Choose me." Entscheid dich für mich. So that I will help you to take decisions. Damit ich dir helfen kann zu entscheiden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Verse 8. Read further a little bit. Verse 8. Are we there, Susie? Can you help us to read verse 8, chat? Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. And they heard the voice of the Lord, God, walking in the garden, in the cool of the day. You know, God was always coming to them. Er immer da, er kam immer zu ihnen. To discuss with them. Mit ihnen zu reden. To speak to sich them. Zu unterhalten. Is it not wonderful? Das ist wunderschön. Oh, big God. Ein ganzer Gott. Yes, Schatz. And I have a question. Konnten Adam und Eva Gott sehen, oder war das nur die Präsenz, die sich quasi rufen konnten? It's like us today. Can we see God? Yeah. We can see God. Believing, how do you see him? You see him by believing him. We don't say we don't see him. We see him. How do we see him? It's by believing. In Christ's kingdom, you believe. It's by believing you receive. It's by believing you see him. Praise the Lord. You know, hearing his voice and believing his voice. That's how you see him. They were not seeing him just Mr. God, that's Mr. God. But they know that he's there. Praise the Lord. They know that, you know, they can hear his voice. He said, my sheep hear my voice. Meine Schafe hören meine Stimme. You hear his voice. Du hörst seine Stimme. You see him. How do you see him? It's by believing him. Du siehst ihn, wenn du an ihn glaubst. By believing is how we do everything with him. Durch Glauben so tun, so wandeln wir, leben wir. And then, you know, in John 6, they asked Jesus, which work are we going to do? Johannes 6 hat, haben die Jünger gefragt, welche Werke sollen wir tun? Wir sollen einfach nur glauben. Just believe. Glauben. That's all. It's through believing you receive. It's through believing you see. You hear his voice. Wir hören wir seine Stimme. Until you believe, you never hear. You are not. You may even say you hear his voice, but you don't hear his voice. I don't know if somebody understands it. You know, you can hear his voice and not believe. Until you believe, you have not heard his voice. Dann hast du die Stimme gehört. It is when you believe. Wenn du glaubst, then you. Dann hörst du auch wirklich die Stimme. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 8 again. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. You know, Elisha and the Syrian army. You know, you can count the numbers of the Syrian army. Du kannst sehen, wie viele Syrer vor ihnen standen. So what Elijah said, those that he was gesagt hat, nobody can count them, because they cannot even see them. But Elijah believed. Keiner konnte das nachvollziehen, weil es keiner sehen konnte. He believed that he had geglaubt. You know, there are, he is never alone. He believes he's never alone. Dass niemals alleine ist. Praise the Lord. Hallelujah. That those that, you know, those that be with him. Die, die bei ihm sind. You know, they were not there when the Syrian army were there. Sie waren nicht da, sie they were there always. Sie war da, sie waren ständig da. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. And that is how you are today. So ist es bei dir. Du bist niemals alleine. It's not until the problem comes that God comes. Nicht erst, wenn die Probleme da sind, dann taucht es auf. Especially this time we are now. Genauso, besonders in dieser Zeit, in der wir jetzt leben. Especially this time. Besonders in der Zeit, in der wir jetzt leben. If Elijah have host of angels, wenn Elia eine Armee von Engeln bei sich hat, dann wie erst recht. Praise the Lord. Halleluja. He said Elisha prayed and the servant's eye were opened. Und die Augen des Knechtes haben sich geöffnet, damit er diese ganzen Soldaten, Soldaten auch sieht. That Elisha, I know the servant, I know that the servant cannot believe what Elisha believed. Er hat gebetet, dass sein Knecht auch das glauben kann, was er glaubt. Das heißt, sehen kann, was er sieht. He could not believe the same thing. An das Gleiche. Because until you believe, wenn du glaubst, you are never a winner. Dann bist du auch ein Gewinner. You are a loser. Und wirst du mein Verlierer bleiben. Der Teufel wird dich immer wieder. Die syrische Armee wird dich immer wieder bekommen, erst wenn du glaubst. Praise the Lord. And that's why believing, to believe in God's kingdom is very, very important. Sehr, sehr wichtig. Very, very. Sehr wichtig. To believe. Amen. Amen. To believe is how we do everything with God. Zu glauben, so machen wir alles mit Gott. To believe is how we do everything. So machen wir alles mit our Father. Unserem Vater. Amen. Amen. You know, sometimes when I just say something, after saying it, I say, he will just tell me believe. Manchmal sage ich etwas und ich zweifle das an, was ich sage. Aber ich glaube einfach. Speaking. Ich frage mich, spreche ich oder ist Gott derjenige, der durch mich spricht? He will just tell me believe. Er sagt, glaub zu mir. You see, glaub an mich. It is the, well, once your mind is focused on him. Wenn deine Gedanken auf ihn gerichtet what sind. What is what? Once you believe him, wenn du an ihn glaubst, and you put him as number one in whatever you are doing, whatever is coming from him, was don't doubt it, believe. I don't know if somebody's understanding. Amen. Amen. If you understand, raise up your hand. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But you have to allow him to be your focus. Du musst zulassen, dass er dein Fokus ist. If not, sonst. Somebody wants you to focus on him. That's Satan. And he will give you the decision. gibt es jemand anderen, der immer wieder deine Aufmerksamkeit will. Und das ist der Teufel. Und er wird dir Dinge geben. And that's why in the book of, I don't know if I want to go there, Romans 8. Römer 8. Put something here. Let's go to Romans 8. Amen. Amen. Romans 8. Praise the Lord. Vielleicht nochmal zurück zu 1. Mose. Romans 8. Thank you. Romans 8. Romans 8. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Let me see. It said, if we read, let us read from 24. Römer 8, Vers 24. He said, for we are saved by hope. But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why does he yet hope for? Before you became saved, you hope that you are saved. Hoffst du, dass du errettet bist? But after salvation, you no longer hope. Der Errettung, it is now faith. Es ist nicht mehr Hoffnung, sondern Glauben. Before salvation is hope. Ist es Hoffnung. Before prayer is hope. Gebet ist es Hoffnung. Before you pray for anybody, you hope. Betest, hoffst du. But after prayer, nach dem Gebet, you believe it's already healed. That's faith. Dass diese Person geheilt ist. I don't know if somebody's understanding. Praise the Lord. Hallelujah. You don't please God by hope. Du gefällst Gott nicht durch Hoffnung. You please God. Du gehst Gott durch Glauben. It is faith that pleases God. Der Glaube gefällt Gott. In hope you are still carnal. In der Hoffnung bist du immer noch fleischlich. In hope you are still of this world. In der Hoffnung bist du immer noch von dieser Welt. It is faith that is of heaven. Es ist der Glaube, der vom Himmel ist. In hope, you know, hope is before faith. Hoffnung ist vor dem Glauben. For God children is faith. You know, for not let me call it religion today. It is faith. It is faith before hope for them. You know, there we pray, and after prayer, they now hope they get it. Für religiöse Leute ist es Glauben und dann Hoffnung. Sie beten im Glauben, aber danach hoffen sie, dass es passiert. After prayer, they now believe to get it. Nach dem Gebet hoffen sie es zu bekommen. They don't believe they have it immediately they pray. Sie glauben nicht, dass sie es schon haben. Because they walk by sight and not by faith. Per Sicht. They still see the problem. And because of that, they believe it's not, they don't have it yet. Und deswegen glauben sie, dass das Problem noch nicht beseitigt ist. They still hope to have it. Sie hoffen, dass das Problem sich But in Christ's kingdom, you know, after prayer, you believe you already have it. No matter what you see outside. Egal, was wir um uns herum sehen. Who get it? Praise the Lord. Hallelujah. And that is how faith brings whatever is inside out. So bringt der Glaube das, was innen drin ist, raus. Hope never bring anything out. Die Hoffnung kann nichts rausbringen. It's faith. Das ist der Glaube. Der Glaube kann Dinge rausbringen. Hope can help you Hoffnung. Before you became before faith. Kann Because helfen vor dem Glauben. Coming to God, you hope. Wenn du zu Gott kommst, hoffst du. I hope, you know, if you, you know, when I was coming to Christ, als ich zu Christus gekommen, I was hoping to be healed. I was having problem. Heilung zu empfangen. Maybe you can heal me. They're getting there, and I know that it's not about healing, it's about relationship. Es geht nicht um die Heilung, es geht um die Beziehung. Praise the Lord. Amen. Amen. Verse 25. But if we hope for what we see not, then do we with patience wait for it? Hope is always future. Hoffnung liegt immer in der Zukunft. Faith is present tense. Glauben ist in der Gegenwart. Hope is future tense. Hoffnung ist immer in der Zukunft. God's children are locked, they are always Viele in Viele Kinder sind immer in der Hoffnung. They are never in faith. Sind nicht im Glauben. 26. It's where likewise the Spirit also helped our infirmities. For we know not what we should pray. For as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us. And with groaning which cannot be uttered. Praise the Lord. Hallelujah. The Spirit help us to pray. Der Geist hilft uns zu beten. You know, it's your spirit that can see everywhere. Dein Geist, der alles sehen kann. The part of you that is saved. Der Teil von dir, der errettet ist. The part of you that is Christ himself. Der Christus selbst ist. You know, your mind doesn't know what is happening outside. Deine Gedanken wissen nicht, was but your spirit sees it already. Sieht das alles schon. And helps you to pray. Und es hilft dir zu beten. Amen. Praise the Lord. Verse 27. And he that searcheth the heart knoweth what is in the mind of the Spirit. Because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Verse 28. And we know that all things work together for good. All things. He did not say some few things. All things. Verse 28. Are we there, please? All things work together for good to them that love God, to them who are called according to his purpose. 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. If you put God to be number one, if your focus is on him, destroy Satan away from you. Und zerstör den Teufel von dir weg. Destroy whatever is of Satan away. Also Teufel, es muss weg. Then whatever comes is Christ. Was immer dann kommt, das ist von Jesus. Daddy. If Christ is your goal. Wenn Christus dein Ziel ist. The motive of whatever you are doing. Ist von allem, was du tust. The Satan is out of the way. Ist der Teufel auch aus dem Weg geräumt? And you don't see him in any form. Und du siehst ihn nicht. You know how you see him? When you see your flesh, you are seeing him. Weil du siehst ihn da, wenn du dein Fleisch siehst. When you see you. Wenn du dich siehst. When you see with what will benefit you. Wenn du auf deine Form. What will help you? Was dir hilft. It's all about you. You are seeing Satan. Dann siehst du den Teufel. If you reject the flesh and allow Christ to be your goal, the motive, the value, Wertschätzung, all things work together. Dann läuft alles zum Guten. No matter what, they might even be bad outside. Schlecht von außen. They are for your own victory. Aber es ist für dein Gutes. Whatever decision you take, immer die Entscheidung, die du triffst, it is of Christ. Ist von Christus. Why? Because it is you are doing it according to his purpose. Immer um Jesus geht, es geht immer um seinen Zweck. And the purpose of God of Jesus coming, and we have to know it. So destroy the works of Satan. Und dieser Vorsatz, was ist der Vorsatz? Ist der Vorsatz, die Werke des Teufels zu zerstören? That is in the book of John. The Johannes, John. Das, Johannes. Praise the Lord. Yes, Amen. Amen. Amen. The book of John. Amen. Amen. 1 John 3, 8. Look at it. 1 John 3, 8. Learn to destroy Satan's will away from you. If you are destroying Satan's will away from you, the will that comes, you know that it's of Christ. Das, was dann kommt, du weißt, was von Christus ist. Amen. Amen. 1 John 3, 8. Johannes 3, Vers 8. Are we there, please? Two, can you help us to read verse 8? Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel. Denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass die Werke des Teufels zerstöre. He that committed sin is of the devil. Here, you know, singular sin. You always look at it singular. Rejecting Christ is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifest, that he might destroy the works of the devil. Jesus came to destroy the works of Satan. And so if you are destroying the work of Satan in your life, whatever comes is coming from Christ. Amen? And make sure you are destroying whatever is of Satan away from you. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. Quickly go back to Genesis 3. Verse 9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? And he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid. I heard your voice, and I was afraid. That's Genesis 3, verse 9 and 10. I heard your voice. You know, before this time, they were not afraid. Their eyes have been opened to fear. Their eyes were open before this time, but to Christ, to faith, and not to fear. Ihre Augen waren offen vor dieser Zeit, aber to faith. Gegenüber dem Glauben. And not to fear. Fear is opposite faith. Der Glaube ist das Gegenteil von Angst. Und die Angst ist das Gegenteil vom Glauben. Now it's all about fear. Jetzt geht es nur they are now afraid. Before this time, there is no fear. Vorher hatten sie keine Angst. Because they were in faith. Weil sie im Glauben waren. You cannot be both sides at the same time. Du kannst nicht an it's beiden Orten sein. Entweder bist du im Glauben oder in der Angst. It's not after prayer, you are still afraid. Nicht nach dem Gebet bist du immer noch ängstlich. You have to choose where you belong. Du musst entscheiden, wohin du gehörst. After prayer, you believe. Musst du glauben. If you are in faith, wenn du im Glauben bist. If you are in fear, wenn du in der Angst bist, in faith. Dann bist du nicht im Glauben. Don't allow, you know, always destroy that spirit of fear. Zerstör diesen Geist that spirit der Angst, of doubt, von Zweifeln. That spirit of unbelief. Der Geist von Unglauben. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 11, and he said, who told you that thou was, who told you that you are naked? Wer hat euch gesagt, dass ihr nackt seid? You know, before the, we are naked, before the fall. Vor dem Sündenfall. But they did not see it. Also, sie haben es nicht gesehen. And God is asking them, who told you? How do you know that you are naked? Euch gesagt, dass ihr nackt seid. Because I know you are naked. But that is not, that does, I know you have problem. That problem does not belong to you. Ich weiß, du ein Problem hast, it belongs to me. Look at, see me. Take your eyes away from whatever it is outside. See me alone. Und nimm deine Augen weg von dem, was draußen ist. How do you know that you have problem? Wer weiß, dass du Probleme hast? Because your eyes are open to the problem. Öffnet sind gegenüber dem Problem. See it as your problem. Das ist jetzt als dein Problem. Before this, that was not your problem. Nicht dein Problem. It was God's problem. Es war Gottes Problem. Now, seeing it, you wenn made es siehst, you made the problem to become your problem. Wird es zu deinem Problem. Who get it? Praise the Lord. Hallelujah. And he said, who told thee that thou was naked? Has thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? Oh, Daddy, thank you. And the man said, the woman whom thou gavest to me, with me, she gave, you know, it's not blaming God. You know, it's this woman. Let me leave there. You know, we love to blame. Today is blame. Immer Leute die Schuld you know, no, that's Saul's syndrome. You know, you always blame the people. The people made me do it. Diese Eigenschaft von König Saul, dass man immer wieder die Schuld auf andere packt, dass man immer mit dem Finger auf andere zeigt. Immediately, you know, instead of begging for forgiveness. Um Vergebung forgive us, it's 20 figures of blame. Fängt an, Leute zu beschuldigen. You are the one that gave me that woman. I did not ask die Person, die mir die Frau gegeben hat. And now, look at what she did. Guck mal, was sie mir blame me God for Gott, dafür schuldig machen, was er dich gesehen for loving him. Forgiving him, you know, then call it a comforter, somebody to help you, a helper. Er hat gesagt, dass diese Frau ein Tröster ist für dich. A helper. Ein Helfer ist für dich. blaming God for it. Aber jetzt beschuldigst du Gott und sagst, das war alles deine Schuld. You know, when we, a lot of people we have been, that Jesus have helped through us here. Vielen Leuten hat Jesus schon geholfen. And later they turn around. Und später kehren sie uns den Rücken zu und bekämpfen uns mit allem, was sie haben. I got pity them. Ich habe Mitleid mit ihnen. Because they don't even know who they are fighting. Weil sie nicht wissen, wen sie bekämpfen. Fight God. Sie bekämpfen Gott, wenn man Kinder Gottes bekämpft. Praise the Lord. Halleluja. Whoever fights me, fight Jesus. Wenn man mich bekämpft, bekämpft Jesus. I don't pray for them that. You know, like Stephen praying for them. Ich bete dafür, so wie Stefan. Like John praying for them. Like, we know God, we pray. We just pray for them. Forgive them for they know not. Vergib ihnen, weil sie nicht wissen, was sie tun. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Jesus was not after the flesh. Jesus ging es nicht um das Fleisch. He was. After the spirit. Ihm ging es um den Geist. He was after heaven. Ihm ging es um den Himmel. In John 6, he said, I do always those things that please my father. Johannes 6, er sagt, ich tue ständig das, was meinem Vater gefällt. You know, he sees heaven. Er sieht den Himmel. Before any decision. Vor einer Entscheidung. He sees heaven before speaking. Bevor er spricht. Any word. Oh, praise the Lord. Hallelujah. He sees heaven before taking any decision, before speaking any word at all. He sees heaven before giving any answer to any question. Praise the Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Mm-hmm. He sees heaven. You know, in Luke 10, we have been there several times. When he sent the 70s, you know, the 70s focus was earthly. Der Fokus von diesen 70 war irdisch. But Christ's focus was heaven. Aber let's go there. No, we have been there several times. Let's go there. Luke 10. Amen. Lukas 10. Praise the Lord. Hallelujah. His focus was so much of heaven. Your focus, where is your focus today? Himmel, heaven is your identity. It's your focus there. That it's not I'm going there. It is I am already there. Praise the Lord. Hallelujah. It is not I am going there. It is I am already there. Ich bin schon da. In Luke 10, look at it. From 17 to 20. And the 70 returned again with joy, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. You know, religion will rejoice for that. People will rejoice. The flesh will rejoice. Aber kehrten mit Freude zu. Unbelievers will even rejoice. Herr, auch die Dämonen sind untertan in deinem Namen. Und darüber freuen sich religiöse Menschen. Selbst Ungläubige würden das feiern, wenn Dämonen ihnen gehorchen. When people are healed immediately, they say, unbelievers are praise the Lord. Selbst ein Ungläubiger wird Gott sei Dank sagen. Where can he keep them? Can he help them? Or even keep them? To be focused on Christ. Kann es sie bei Christus bewahren? A miracle cannot keep. Wunder kann ich nicht bei Christus festhalten. It can help you a little bit to come. Dir vielleicht zu kommen. To come and believe. Zu kommen, zu to bleiben. Come and believe that it is not about miracles, it's about relationship with Christ. Dass es nicht um Beziehung, dass es nicht um Wunder geht, sondern um Beziehung mit Christus. Praise the Lord. Amen. And the 70 return. Then in verse 18. And he said unto them, I beheld Satan as lightning falling from heaven. Satan is no longer in heaven. Der Teufel ist nicht mehr im Himmel. He's here on earth. Er ist hier auf Erden. And so you better learn to live in heaven. Lern lieber im Himmel zu leben. Learn how to live in this heaven. Wie wir in diesem Himmel leben. That you belong to. That is your identity. Was deine Identität ist. Behold, I give unto you power to tread on serpents. And scorpion, and it's only heaven that you can be this way. Nur im Himmel kannst du so sein. It's only in heaven. You know, scorpion. behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the powers of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice. The reason you are to rejoice, the world might rejoice because Satan hear your voice. Die Welt freut sich vielleicht, weil der Teufel auf der Seite ist. But your joy should be different. Aber deine Freude soll anders sein. Your joy should be because your name is written, weil dein Name im Himmel geschrieben steht. No, the unbeliever cannot see that. Der Ungläubige sieht das nicht. You are the only one that can see. Du bist der Einzige, der das sehen kann. That see it and you believe. Der das sieht und der das glauben soll. No, though you have not seen your name written. Aber wenn du deinen Namen noch nicht im Himmel you believe your name is there. Stehen, gesehen hast, so du glaubst also du you believe you are already in heaven. Und genauso glaubst du, dass du im Himmel bist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, you believe you are already saved. Du glaubst, dass du schon errettet bist. You believe you are a child of God. Glaubst du, ein Kind Gottes bist. Believe you are already healed. Glaub, dass du schon im Himmel bist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He told them to rejoice because of heaven. Rejoice because of heaven and not because of earth. Your joy should be heavenly and not earthly. It's not earthly result. It is heavenly result. That your name is written in heaven is heavenly result. Praise the Lord. You know that Satan is subject to you is earthly result. Dass der Teufel dir unterlegen ist, das ist ein himmlisches Resultat. You know Satan will sometimes even fight Satan. Satan will cast out Satan. Ich meine, Satan sogar selbst Dämonen aus. Don't deceive people. Um Leute zu an die Irre zu leiten. Jesus self cares not taken, the saint will be deceived. Jesus sagt, wenn wir nicht uns in Acht nehmen, werden selbst die Gläubigen, die Heiligen, sie werden den Namen von Jesus nutzen, to drive out Satan. Um den Teufel zu treiben. Und du wirst es glauben, du wirst darauf einfallen. You will believe it. Du wirst es glauben. You better believe that your name is written in heaven is enough for you to believe Jesus. Die Wiedergeburt, zu wissen, dass wir errettet sind, dass das reicht und nicht irgendwelche Wunder. Praise the Lord. Halleluja. Rejoice for what they cannot see. Freu dich über das, was sie eben nicht sehen können. And there is a place, he said, there is joy in heaven. Over a sinner that repented. There is joy in heaven. Es gibt Freude im Himmel über einen Sünder, der sich bekehrt. You know, because you are in heaven, you rejoice for somebody to repent and come to Christ. Weil du im Himmel bist, freust du dich selbst, aber wenn jemand auch da ist. Who understand it? Until you are in heaven, you never rejoice. The earthly, you know, those who don't know what is that? There are some people will be crying. But you weinen sogar darüber. I can't. My cousin became born again. Mein Cousin ist wieder. She became born again. Also, Frau? Oder Mann? She. Okay. She became born again. Sie wurde wiedergeboren. She lived in Italy. Und sie lebt in Italien. And the mother, the brothers and sisters were crying. Und ihre Familie war darüber bestürzt. Because before this time, before she became born again, she was a prostitute. Bevor sie wiedergeboren wurde, war sie eine Prostituierte. And now, she says she is no longer doing that job. Sie hat gesagt, sie prostituiert sich jetzt nicht because mehr. That is no longer her lifestyle. Weil es nicht mehr ihr Leben ist. Her focus is ihr now Fokus Christ. Ist jetzt auf Christus. But the parents, the mother and the brothers and sisters, they were crying in Nigeria. Waren why? Because before this time, she was always sending them money. Hat sie ihnen immer Geld zugeschickt durch die Prostitution. To build a house, um ein Haus zu bauen, wo sie leben können. Where they can stay. Wo sie leben können. And now, because of Christ, wegen Christus, she is no longer doing that job. Kann sie das, macht sie das nicht mehr? And there is no money. Es gibt kein Geld mehr, was reinkommt. And they started complaining. Und sie haben angefangen, es zu beschweren. Why don't you finish this building of wieso baust du nicht erstmal das Haus zu Ende, bevor du wiedergeboren wirst? Why don't it is better? Because how are you going to finish aber it? Wie willst du jetzt das Haus zu Ende bauen? How are you going to finish it now? Just look at at this house. We could have finished this since then. Since you said you became born again. Look at this born again of a thing. Ah, are you going to finish it? That is the question. You are not getting any money from anywhere. So, you know, the unsaved, they cry when a sinner repents. When a Who gets it? Praise the Lord. But there's always joy in heaven. God's children rejoice. We are plus one, we are plus two, we are plus three. Praise Jesus. Amen. This is not a story, it's just his life. Das ist nicht irgendeine Geschichte, sondern das ist wirklich passiert. It's just his life. That is not tell me, I tell you. True story. It's eine wahre Geschichte. It's a true story. Coming. You know that I heard it, I shake my head. That how can people be so blind? Wie kann Menschen so verblendet sein? You know, even if you even think of the earthly, das ist nur ehrlich darüber nach. That you know they can even kill her in the process of that process. Okay. You are after just save the money. Ist das Geld für das Haus. For the house. Praise the Lord. Amen. That she can't be infected with whatever disease. They don't even care. Just send the money. Sie geht's nur das Geld. They were crying and complaining and fighting her and said, you must go back. Go and finish this and become. We are not saying don't follow God. We are not saying don't be born again. But it's not your time. You have to finish the job before. So that we will have a place to stay, to live. We are all in rent. We are tired of living in rent. You see how people can be so selfish. Selbstsüchtig Menschen sind. Es geht nur um dich. Praise the Lord. Hallelujah. Then they compare her to people. You know, you go and look at your mate. Go and look at that girl that is your. It's not even flat. Stories upon how many houses? And you only one. You said you are born again. They start comparing you. I just pray that this girl, that my cousin is able to hold on and not listen to them. Amen. Ich hoffe einfach, dass meine Cousine, dass sie halt in der Lage gewesen ist, standhaft zu bleiben und noch ein Kind Gottes ist. Praise the Lord. Amen. He said, do not notice. He said, there is joy in heaven over a sinner. You see, there is joy in heaven, not joy in earth. Es gibt Freude im Himmel und nicht Freude. Those in heaven rejoice. Die Leute im Himmel freuen sich. Jesus never forget heaven. Jesus vergisst den Himmel nicht. His identity is heaven. Seine Identität ist der Himmel. He does not want us to forget our identity. Er will nicht, dass wir unsere Identität vergessen. Our identity is heaven. Unsere Identität ist der Himmel. You know in Luke 9. Lukas 9. Let us go to Luke 9. He always sees heaven before anything. Look now, I'm even still there. Amen. Look at from verse 12 to 16. 12 to 16. And when the day began to wear away, there came the 12 and said unto him, send the multitude away, that they may go into the towns and country round about. And lodge and get victuals, for we are here in a desert place. They said unto them, give you them to eat. And they said, we have no more than 5 loaves and 2 fishes. Except we should go and buy meat for these people. For they were about 5,000 men. And he said unto his disciples, make them sit down by 50s in company. And he did, and they did so, and made them all sit down. Verse 16. Then he looked the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven. Do you see it? He said he looked up to heaven. Er blickte zum Himmel. He never do things without heaven. Er hat Dinge nicht ohne den Himmel gemacht. Who understands? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You see, he looked up to heaven. He blessed them and break and gave to the disciples to set before the multitude. You know, the multiplication did not come from those bread. It came from heaven. His Brot kam nicht aus dem Brot selbst, sondern es kam aus dem Himmel. He looked up to heaven. Er hat zum Himmel geschaut. The supply was not coming from the bread kam nicht aus dem or the fish. Oder from heaven. Aus dem Himmel. You better remind yourself of heaven. Erinnere dich an den Himmel. Your wealth is in heaven. Dein Reichtum ist im Himmel. Who understand? You know how you have been blessing this ministry with. Alles, was du diese Gemeinde gegeben hast. They are waiting for you. Das alles wartet auf dich. Praise the Lord. Halleluja. It's not, you know, when you pay your house rent. When you buy things, you know, it's different from blessing the house of God. It's different from, you know, promoting the gospel of Christ. I don't know if somebody's understanding me. It's not, you know, it's not. Oh, daddy. Even when you give to the poor, it's different from blessing the house of God. Das Haus Gottes zu segnen. It's so different. They are there waiting for you. Alles wartet für dich. God is not going to counterfeit any money. Gott wird kein Geld produzieren. He told that man, he says, sell everything and give to the poor. Verkaufe alles und gib es den Armen. It is not the poor of this world. Es geht nicht um die Armen dieser Welt. It is the poor of the kingdom und die Armen Königreich. Where you are there for one another. Wenn man das für who understand? Praise the Lord. It's not going to blame you know, people. You know, people just do things for the poor. You know, the poor are not praise them. I'm not going to praise Jesus. They build home, they give, you know, they give clothes. You know, Caritas, you know, to the poor. Für die Armen. They are evil. Das ist bösartig. Why? Wieso? Because it's not praising weil Jesus. Jesus verherrlicht. The poor. Those the Lord called the poor. Die der Herr arm nennt. The orphan. Those the Lord called the orphan. Die Gott weise. Those that, you know, this word, the parents rejected because they chose Jesus. Yeah, it's not the natural orphan, it's what they are seeing outside. Where their mother, you know, they don't even have a relationship with you. They are born in hell. You know, they don't have mother, they don't have father. And, you know, people are just... Oh, daddy. Jesus said, for my sake and the Jesus kingdom's sake. Um meinetwillen, des Königreich Gottes willen. Because they chose me. Weil sie sich für mich entschieden haben. Because they chose me and not because of any other thing. You know what you use to buy things? Dinge zu kaufen. But what you bless the house of God with. In Gottes Haus what you help one another with. Womit ihr einander helft. When I heard about how some of us, like Nini, help. Therefore, als ich gehört habe, wie Nini und andere geholfen haben für den Führerschein, hat mich so gefreut. Thank you. Please be there for one seid weiterhin füreinander da. Don't forsake one another. If any of you want to do something, be there for one another. You know, be there to promote Christ. You know that what they are doing is all about Christ. They were exempting yourself away from it. We're saying, no, I don't want to be part of it. What are you going to be part of? I don't know if somebody's understanding. You know, we pick and choose what we want. Wir entscheiden uns, was wir wollen. You know, what the excuse we give is so funny. Entschuldigung, die wir geben, sind I can say, okay, oh. But ich I don't. Akzeptieren. We Jesus accept that. Das Jesus akzeptieren. You better say what Jesus will accept. Sag lieber das, look was Jesus unto sagt. Heaven. Schau auf den Himmel. Praise the Lord. Halleluja. Because that is your identity. Weil das ist deine Identität. Amen. Amen. When you know, coming to Christ. You are saying you are no longer in charge of your life. Wenn du zu Christus kommst, sagst du, ich bin nicht mehr Herr über mein Leben. You are no longer in charge. It's Christ that is in charge of your life. Jesus ist Herr. He should be the one taking decision for you. Die Entscheidung für mich. You see him to take decision. And not you picking and choosing what you want. Was ich will, was if you are able to come out and say, Jesus said I should not be here, I will be. Wenn du sagen kannst, Jesus sagt mir, dass ich das nicht machen soll, dass ich nicht hier sein soll. It's not to give, you give funny. You know, sometimes I don't even have any reason. You don't even have any reason. Wenn man keinen Grund hat. You know, it's taking our time, it's taking my time. Es kostet mich Zeit. Oder es wird mich Zeit kosten. You know, we don't even know how God saves us. Du wirst nicht mehr, wie Gott uns rettet. You know, sometimes, you know, that you don't have money to travel, sometimes you will think that it's a punishment. Wenn du kein Geld hast, um zu verreisen, denkst du manchmal, dass es eine Strafe. You don't even know that it's God that is saving your life. Dass es Gott ist, der dein Leben macht. That even through that journey, you go and never return. Gehst du und kommst nie wieder zurück? You know, that, you know, God children want to do something. Kinder Gottes wollen etwas machen. And you are not there because of the flesh. Von wegen dem Fleisch. The flesh profited nothing. Das Fleisch nützt dir nichts. It's only Christ that is Christ and life. Ist Geist und Leben. Be there to help one another. Sei da, um einander zu helfen. Is somebody coming in the name of Jesus? Wenn jemand im Namen von Jesus kommt, pray over it. Bete dafür, really ob das wirklich im Namen von Jesus part ist. Of it. Und dann don't allow flesh to take you away from that. Flesh dich da rausnimmt. So many times we listen to the voice oft of our flesh. Wir auf die Stimme unseres Fleisches. Praise the Lord. Halleluja. Jesus came. Praise the Lord. Hallelujah. He said the two fish before I go further. He said the two fish and the five loaves. He said once you now connect heaven to whatever it is. Is enough. Praise the Lord. Hallelujah. You know Jesus looked unto heaven. He connect heaven to it. Praise Jesus. Amen. Amen. And that bread and fish was more than enough. Brot und Fisch war why? Because of heaven. In Himmel. Jesus came to give us his life. Jesus kam, um sein Leben zu geben. His heavenly life. Sein himmlisches Leben. And how to live und wie wir dort the leben. Life. Praise the Lord. Hallelujah. We look unto him. Wir schauen auf ihn. No, in Hebrew 12, we are there. Hebrew 12. The author and the finisher of Anfänger our faith. Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Stop looking unto man. Schau nicht auf Menschen. Stop looking unto the flesh. Schau nicht auf das Fleisch. Stop looking unto your job. Schau nicht auf deine Arbeit. Look unto Jesus. Schau auf Jesus. Allow him to be the reason. If not Jesus, if it is not Jesus, wenn es nicht Jesus ist. Praise the Lord. Amen. In Colossians 3, let us quickly go there. Colossians 3. Amen. You know, if you are in flesh, you always cause division among children and among God's children. Immer für Spaltung sorgen. Unter Kindern Gottes. Learn to look unto heaven. Lerne auf den Himmel zu schauen. And please, if you have been flesh, return wenn to heaven. Wenn du Fleisch warst, geh zurück in den Himmel. Return to Christ. Zurück zu Christus. That's where you belong. Und daher gehörst du. That's your identity. Das ist deine Identität. That's from verse 1. If you then be risen with Christ, see those things which are above. Don't seek earthly things. Such nicht das Irdische. Don't take decision based on flesh. Entscheide nicht nach Abato, dem Fleisch. Can you help us to read 1-3? Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you then be risen with Christ, seek those things which are above. That is your identity. That's identity. Heaven. Amen. Stop seeking those things which are auf here. Das, was auf Erden ist zu suchen. Oh, Daddy. Look unto Jesus. Schaut auf Jesus. He is your life. Er ist dein Leben. You have chosen him. Du hast dich für ihn entschieden. He chose you and you chose him. Er hat sich für dich entschieden. He has been knocking. And you now open for him to come. Du hast ihm die Tür geöffnet. He is now there. Er ist jetzt da. Allow him to take all the decision. Lass zu, dass er alle Entscheidungen für dich trifft. Praise the Lord. Halleluja. And be satisfied with him alone. Sei zufrieden mit ihm allein. He said, we are Christ seated on the right hand of God. Set your affection on things above. Set your affection on things above. Trachte nach dem, was droben ist. Praise the Lord. Hallelujah. Let it be Christ alone. Dass du es Christus allein hast. Not on things on the earth. Because you are though you are here, you are hier not of here. Gehörst du nicht hierhin. You don't belong to here. Gehörst nicht hierhin. Heaven is your identity. Der Himmel ist deine Identität. Praise the Lord. Hallelujah. That's who you are. Oh, Daddy. Set your affection on things above, not on things on the earth. For you are dead. And your life is hid with Christ in God. Then in verse 4 it says, when Christ, who is our life, he is our life. Er ist unser Leben. Oh, Daddy. Ah, Sasa, can you help us to read verse 4? Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden. Praise the Lord. Hallelujah. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Amen. Amen. There is visible heaven and there is invisible heaven. Es gibt einen sichtbaren Himmel und einen unsichtbaren Himmel. Praise the Lord. Hallelujah. Believe. You know, Christ is in charge of both. Und Christus herrscht über beide. He is in charge of both. Er herrscht über beide. Amen. Amen. You know, the Bible said to be carnally minded. Die Bibel sagt, fleischlich gesinnt is zu sein. Dead. Ist tot. To be heavenly minded. Himmlisch gesinnt zu sein. Is life and peace. Ist Leben und Frieden. To be spiritual. To be. Let's go to Romans 8. Römer 8. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Allow this heavenly mind sink in you. So ist dieses himmlisch gesinnte zwischen dir verankert. To be heavenly minded, let it sink in you. Himmlisch gesinnt. Be rooted in it. Remind yourself you are not of here. Know that you are not of here. Remember always. Remember to tap into heaven. You know, if big come, beast come. Remind yourself of heaven. Ah, Daddy. You know, some of us is our account number one. Eine von unserer Kontos Nummer eins. This one again. You are calculating how much you even have. Sie berechnen, was wir haben. You know, Jesus did not calculate. Aber Jesus hat nicht berechnet, wie viel Bäckereien es gibt. Yeah, the big bread. Brot gibt. He looked unto heaven. In den Himmel geschaut. He did not see where the, you know, the sea. How many fish are we going to get? Nach irgendeinem See gesucht, wo es Fische geben wird. Heaven is your wealth. Can you get it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Romans 8. Römer 8. Verse 6. From verse 6. Verse 6. He said, for to be carnally minded is dead. But to be spiritually minded is life and peace. To be heavenly minded is life and peace. Himmlisch gesinnt zu sein ist Leben und Frieden. To be heavenly minded. Himmlisch gesinnt zu sein is life and peace. Ist Leben und Frieden. Allow heaven to occupy your mind. Es ist der Himmel, it's not to occupy your mind that you are going there. is occupying your mind that you're already there. Deine Gedanken soll umgeben, dass du schon da bist, nicht dass du irgendwann da sein wirst. Don't be carnally minded, is dead. Don't be heavenly minded, is life and peace. Denn das Trachten des Fleisches ist tot, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. You know, a carnal man. Ein fleischlicher Mensch. Let us go to number. Numeri. Because of fear. Then in verse 7, let us quickly read verse 7. It says, but the carnal mind is enmity with against God. For it cannot subject to the laws of God. Neither indeed can be. Carnal mind. Die fleischliche Gesinnung. Go to number. Vierter Mose. You know the result, you know how we see things. Wie wir Dinge sehen. Number 8. And we will come there again. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Mm-hmm. Number, please. Vierter Mose. Praise Jesus. Amen. Do I even have number here? Mm-hmm. I thought so. Thank you, I have removed it. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Number 12. Let me say 13. 13 will be okay. 4. Mose 13. 13 will be okay. 13. If we read from 1. And the Lord spake unto Moses, saying, send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall you send a man, every one, a ruler among them. He says, send them because they, you know, though you have given it to the father, you have given it to them. They have das, it. But they still have to go there. Sie mussten trotzdem was machen. It's like Joshua 6. Joshua. When he gave Joshua, you know, he said, I have given you Jericho. Er hat gesagt, ich habe euch diese Stadt schon übergeben. But Joshua still have to do something. Trotzdem noch in diese Stadt eingehen. You know, when you have it and when they see it are two different times. Wenn du es hast und wenn die anderen es sehen, das sind zwei verschiedene Zeitpunkte. When you believe and when they believe are two different times. Verschiedene Zeitpunkte. When you believe is when God said, I have given you. Du glaubst, als Jesus gesprochen hat, als Gott gesprochen hat, da glaubst du. You don't believe when you now have it. When others are believing, that's not when you believe. Wenn du es hast und die anderen es sehen. If you are waiting for that, you will never have it. Dann wirst du es niemals haben. I don't know if somebody is understanding. You believe you have it after prayer. No matter whatever is outside. Others might not be seeing it. You might not even be seeing it with your naked eyes. Remind yourself that your naked eyes cannot dictate what you see. Aber erinnere dich daran, deine physischen Augen bestimmen nicht das, was du siehst. Amen. Remind yourself that your naked eyes cannot dictate what you see. Nicht das, was du siehst. Believe Christ. Glaub an Jesus Christus. That said, after prayer, er sagt, nach dem Gebet glauben wir. So empfangen wir. So haben wir. It's not after seeing it you believe. Nach dem Sehen glauben. It's after prayer you believe. Nach dem Gebet glauben. Not after seeing it. Nicht nach dem Gebet. Believe. I don't know. But we want to see before we believe. Wir müssen sehen, bevor wir glauben. Oh, Daddy. You know Thomas. Until I see it, I will not believe. He said, blessed are those that have not seen and yet believe. Who get it? You have not seen it, you believe it. I am pregnant. What? You want of God. Said it. I have prayed and I believe it. No matter, don't allow anything, you know. I have victory. No matter the result. Egal, was das Ergebnis ist. Jesus is my victory. Jesus ist mein Erfolg. That is faith. Das ist Glauben. That is believing Christ. Das ist an Jesus Christus. It's not when you are now finally pregnant or when you finally have it, you are rejoicing. Dann freust du dich auf einmal. You are not different from yourself. Du bist ja nicht anders als die Ungläubigen. They also rejoice when they see it. Wenn Dinge passieren. They're different. They're anders. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran, and those men were heads of the children of Israel. If you don't read them, you can read them at home yourself. Eh? Mm-hmm. He sent the 12. Just read them, the whole of 13. Amen? Amen. Then in verse 30, let me see. Then from verse 26, let us read from verse 26 because of time. And they went and came to Moses and Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. And they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey. We know the word of God. That said, we already have victory. But the problem we see is aber big. Das Problem, was wir sehen, ist I don't know if somebody is understanding. You know, it is the same here. They know the word of God. That said, they have the land already. But now, they are in that place. And they have seen it with their naked eyes. And their naked eyes is giving them results. Und ihre nackten Augen geben ihnen Ergebnisse. We see with our spiritual eyes. Wir sehen mit unseren geistlichen Augen. Our spiritual eyes is faith. Unsere geistlichen Augen sind Glauben. Is belief. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And they told him, and said, verse 27, we came unto the land whither thou sendest us, and surely flow with milk and honey. And this is the fruit of it. Verse 28, nevertheless, the people be strong that dwell in the land, and the cities are walled, and every and very great. And moreover, we saw the children of Anak there. The Amalekites dwelleth in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and all the Tites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell by the sea and by the coast of Jordan. Verse 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it, for we are well able to overcome it. Praise the Lord. But the men that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. Can you see it? You know, whatever problem you are facing, is it bigger than the Jesus? Das Problem, was vor uns ist, ist es größer als Jesus. Is it bigger than Christ? Ist es größer als Christus? And they brought up an evil report. The Bible called their report evil, but though it was naturally true. Wie benennt ihr diesen Bericht, diese Information, die sie über das Land ausgegeben haben, bösartig, obwohl es physisch gesehen die Wahrheit war. It was naturally true. Es waren Fakten. These people were strong. Die Leute waren stronger stark. Than the children of Israel. Physisch stärker als die Kinder Israel. You know, they were mighty, mightier than. Waren mächtiger. It is a fact. Es waren Fakten. What the natural man could fact. Das, was der natürliche Mensch tat. It's a fact. You know, the fact of God's children. Fakten der Kinder. We have Jesus. They don't have. Ist aber, dass wir Jesus haben, sie nicht. You know, praise the Lord. Halleluja. You know, God's children. You know, the children of Israel have God. Kinder Israels haben Gott auf ihrer Seite. One with God is majority. Wer mit Gott ist, ist immer in der Mehrzahl. One with Christ is majority. Wer mit Christus ist, ist in der Mehrzahl. Who get it? Praise the Lord. Halleluja. But they never believe it. Aber sie haben nicht geglaubt. They never believe, except only two. Nur zwei Leute haben das geglaubt. Joshua und Caleb. Joshua und Caleb. All others. Die anderen. They said no. Like, they never believe. You know, 12 people can be in the church. 12 Leute können in der Gemeinde only sein. Only one or two believe. Nur ein oder zwei Leute glauben. They believe the message. Others. Sie glauben an die Botschaft. Aber anderen. Petrus für nicht Alkohol. Belächeln das einfach nur an. You know, the multitude, they follow Jesus. Die Menge ist Jesus gefolgt. You know, the woman with issue of blood. Aber die Frau mit den Blutungen. Jesus said, who touched me? Jesus hat gefragt, wer hat mich berührt? This woman was not the only one that touched Jesus. Die einzige Person. You know, people were pressing him. That's why the disciples were surprised. You know, viele Leute sind vorbeigestriffen. Master, you said, who touched you? When everybody are touching you. Die Jünger waren verwirrt und gesagt, wie kannst du? He said, somebody touched me. In so einer Menge sagen, wer hat mich berührt? Aber er hat gesagt, jemand hat mich mit der Hand des Glaubens berührt. We can't be millions. Wir können Millionen sein. But how many touched Jesus? Berührt Jesus. How many believe? Wer glaubt an Jesus? How many is satisfied with Wer ist zufrieden mit Jesus? Praise the Lord. Halleluja. They brought evil report. Sie haben ein böser Artikel. I cannot be this evil report. Ich pack das nicht. I cannot be there for what? For the reason of the flesh. We cannot win. We cannot. It's just about the flesh. You know, these people, they were seeing their body. They were seeing themselves. You know, they are Malek, they call them, they were giants. You know, they're big, you know, they're tall. You know, you can't be seeing that. That problem can, it's true, that problem is bigger than you. But you are not without Jesus. Und es geht ja darum, you have to remind that problem of Jesus. Du musst an Jesus erinnern. Don't remind that problem of the flesh. Erinnere das Problem nicht an das Fleisch. Remind that problem of heaven. Erinnere das Problem an that Jesus have done everything was Jesus alles schon für dich getan hat. Praise the Lord. Halleluja. Ah, God, thank you. Verse 31. But the man that went up with him said, we be not able to go up against the people, for they are stronger than we. I don't know the problem you are facing. Ich weiß nicht, das Problem ist, was du vor dir hast. Es sind viele vielleicht. But they are not bigger than Jesus. Also sind nicht größer als Jesus. They are not greater than him. Nicht größer als he talked to him and say, who say it's impossible. Der Arzt sagt, weil es ist vor uns möglich. You know, until it is impossible, you cannot even see God. Weißt, wenn es unmöglich ist, kannst auch Gott sehen allein. You know, your result, my evil say, it is impossible. Ist vorbei, es ist unmöglich. Who are you going to believe? An wen, was wirst is du glauben? The doctor? An den is Arzt? The report? An den Bericht? Or Jesus? Oder an Jesus? One must be lying. Irgendjemand lügt. And I know that Jesus und ich weiß, dass Jesus nicht lügt. Let God be true and every man a liar. Our problem liars. Alle Probleme sind Lügner. Allow Jesus to das be the Jesus truth, die Wahrheit ist. Believe him, trust him. Glaub an ihn, vertrau ihm. And they brought up an evil report. What this world called good report? How you just they are very strong. So we are going to now plan how to because they are very strong and we are, you know, if you remember Judges 6. Die Welt würde sagen, es ist auch ein guter Bericht, wenigstens ehrlich. Dann weiß man, worauf man sich vorbereitet oder ob man es überhaupt sein lassen kann, weil es eh nichts bringen wird. You know, Judges 6, Richter 6 mit Gideon. You know, I could see them, so many. Gideon hat gesehen, dass der Feind es sind so viele Feinde. And he now went, you know, took 32,000. Er hat sich dann 30.000 Männer zusammengesucht, damit er gegen diese Leute angehen kann. Aber Gott hat gesagt, mir reichen 300. Send the others home. Die anderen können nach Hause gehen. Daddy, thank you. You know, when heaven is present, when you can see heaven, ist, wenn du den Himmel sehen kannst, you already a winner. Dann bist du schon ein Gewinner. Learn to see heaven. Lern, den Himmel zu sehen. Jesus wants us to always see heaven. Jesus will, dass wir den Himmel sehen. Amen. That is where we are coming from. Und von dort kommen wir. And that is where we are now. Dort sind wir. Jesus is our heavenly place. Jesus ist unser himmlischer Ort. If he is in you, wenn er in dir ist, remind yourself of him. Erinnere dich an ihn. That's how to live in heaven. So leben wir im Himmel. Oh, everywhere may be full of problems. Überall sind vielleicht Probleme. But remind, you see, fall in love with him. Verliebe dich in Jesus. Meditate in his love for you. Über seine Liebe für dich nach. You will not remember those. You know, the nakedness. Du wirst dich nicht mehr an die Nacktheit erinnern. You will not remember that problem. Du wirst nicht mehr an das Problem erinnern. You will only remember him. Du wirst dich nur an ihn erinnern. Praise the Lord. Halleluja. You know why you remember those problems. Weißt du, weshalb euch an diese Probleme erinnert? Because You don't have him. Weil du ihn nicht hast in deinen Gedanken. You don't meditate in du sinnst nicht über ihn nach. He's not the Alpha and Omega. Er ist nicht Alpha mind. Und Omega He's in deinen not the Gedanken. Absolute in your mind. Er ist nicht das Absolute He's in deinen not Gedanken. Everything for you. Er ist nicht alles in you deinen don't Gedanken. See him du siehst alone. Ihn nicht allein in deinen Gedanken. If you see him, you will wenn be du blind ihn to siehst, the problem. Dann wirst du auch blind gegenüber Problemen sein. But if you see the problem, wenn du das you Problem be blind siehst, dann wirst du blind gegenüber Jesus sein. Praise the Lord. Hallelujah. They brought an evil report. What this world what we call good report. Sie haben einen bösartigen Gericht genannt, was die Welt ehrlich nennen würde. You see, what do we call the truth? What do we call the truth? Was sie die Wahrheit nennen. That it is true, they are giant. Ja, es ist ein And we are small before them. Sind kleine Leute. They are giant, we are small before them. The Bible calls it evil report. I cannot make it. I don't have victory. Ich habe keinen Sieg, ich bin ein Verlierer. Das ist ein bösartiger Bericht. Ich habe einen Sieg, egal was es ist. The result is not my victory. Christ is my victory. Erfolg, sondern Christus ist mein Erfolg. You see, to be carnally minded. To be result minded. Ergebnisgesinnt zu sein. Das ist ein fleischlicher Verstand. To be result minded is carnal mind. Ergebnisgesinnt. You better believe Jesus is Glaub your lieber result. An Jesus, dass er dein Ergebnis ist. Take your focus Nimm deinen from Fokus weg results. Von diesen physischen Satan will design Ergebnissen. To steal your joy, your peace. Weil der Teufel wird es herbringen, damit es eben deine Freude aussaugt, dass es Start deinen Frieden aussaugt, dass du anfängst, dich zu vergleichen. Amen. Amen. They brought up an evil report of the land, which they have searched unto the children of Israel, saying, The land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof. Do you see it? Mm-hmm. And all the people that we saw in it are men of great stature. And there we saw, verse 33, the giants, the giant, the son of Anak, which come of this giant, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. I don't know. Can you see how they make the problem bigger than who they are? Wie groß sie das Problem gemacht haben. That's what we do today. Das machen wir heute auch. Unbelievers make the problem so big. Ungläubige machen Probleme. And we see the problem so big. Und wir sehen das Problem bigger than the Jesus. Ihre Augen. Wir sehen das Problem größer als Jesus. Bigger than your name written is in heaven. Größer als unser Name, der im Himmel steht. No, that problem is so big. Das Problem ist so groß. It's exactly the what they are doing. Das ist das, was sie machen. Can you understand? Evil report. Ein bösartiger Bericht. Let me leave there because the time has gone a lot. Amen. Amen. Oh, Daddy. You know they were all destroyed. Sie wurden alle zerstört. If you can read 13 and 14, please read it at home. Eh? You know if you read verse, you know, you just read you will enjoy it. They were all destroyed. Sie wurden alle zerstört. Only Joshua and Caleb. Nur Joshua und Caleb, die von Anfang an geglaubt haben, die haben es geschafft. Until you believe, du glaubst, you will be destroyed. Und so wirst du zerstört. Satan, no, if Teufel you believe. Weiß, ob du glaubst. It's not evil God. God will not destroy you. Satan. Zerstört dich nicht, nein. Das ist der Teufel. He has his own ministry. Er hat seine eigene to steal, to Aufgabe, seine eigene Mission. He knows that you are not under the umbrella er weiß, of Christ. Dass du nicht im Schutz von Christus stehst. He knows you are not believing him. Er weiß, dass du nicht an ihn glaubst. And he will destroy you. Und er wird dich zerstören. Er wird es ausnutzen. It's a matter of time. Today might be good. Tomorrow might even be good. Heute läuft es vielleicht gut. Morgen auch. You know, the Benis always say, it's a 3 years is not long life. You know, somebody might live 3 years. Vielleicht lebt man 3 Jahre. It's not long life. Aber das ist kein langes Leben. How many? You know, how long? How long? It's a matter of time. Es ist eine Frage der Zeit. He knows. You can see that you are not believing. Er weiß, dass du nicht glaubst, weil wenn du nicht glaubst, bist du im Unglauben. Und wenn du nicht im Unglauben bist, nutzt du seine Waffen. Und er weiß, wenn seine Waffen genutzt werden. Spiritually minded. Geistlich gesinnt. It is seeing Christ. ist Christus zu sehen. To be spiritually minded is seeing Christ. Geistig gesinnt zu sein, ist Christus zu sehen. Seeing the Christ in you. Christus in dir zu doing sehen. Doing all things. Was er alles tut. In you and through you. In dir und durch dich hindurch. Seeing Christ alone. Christus stop seeing yourself doing the job. Der Macher. That job is too heavy. Diese Aufgabe ist zu you groß. You better remind yourself of who carried the load. Wer das, die Last trägt. Remind yourself of who carried the load. Wer die Last trägt. And stop carrying it. Und hör auf, sie selbst zu tragen. Give it unto Jesus. Übergebe sie Jesus. Stop taking it hör auf, from sie him. Ihm wegzunehmen. You know, we might even give him this month, next month. Vielleicht diesen Monat übergeben wir ihn das, aber nächsten Monat. We start fighting. We want to carry. Ihn das wieder abnehmen. Let him have it forever. Lass du das erst für immer trägt. Praise the Lord. Halleluja. A Canaan. Canaan. Kanaman or Kanaman fleischer Mensch oder fleischer Gedanken sees his report sehen exam report sehen sieht sein sein Ergebnis sein Prüfungsergebnis more than the work of Christ sieht das mehr als die Werke more than Christ doing the job als Christus er das he sees himself doing the job er sieht sich selbst als den he sees you are you know that Lord is too heavy he sees doctor's report sieht, was der Arzt he sees the problem. He sees the problem more than seeing the solution. Mehr als die Lösung. He sees the problem more than seeing the solution. You know, Christ is the solution. Christ ist die Lösung. Solution is not solving it. See, Christ is solving. How you solve solution? Is how you solve it. Die Lösung ist nicht es selbst zu lösen. Die Lösung ist Christus zu sehen. You know, until we solve it, we don't believe that we solve it. Weil erst wenn wir es selbst lösen, glauben wir, dass wir es gelöst haben. You know how you solve it. Wie lösen wir es? When you see Jesus. Wenn wir Jesus sehen. Jesus himself solve it. Und Jesus löst es. If the flesh solve it. Wenn das Fleisch es löst. The flesh can only cut, walk in the branches. Das Fleisch or the fruit. Die Äste vielleicht abschneiden. But Jesus walked from the root. Arbeitet von der Wurzel. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, the book of John said we are in the world, but not of this world. Johannes steht, dass wir auf dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. The carnal mind is of this world. Ein fleischliche Gedanken sind von dieser Welt. The Bible says we can do all things through Christ that strengthens us. Christus, der uns stark macht. You know, if God children want to do things. Ich will Gottes Dinge tun wollen. You know, and to know if God give them something to do. Und Gott ihnen eine Aufgabe gibt. We are to be there to help one Gott another. Gott mir da sein, einander zu helfen. You know, stop looking at the flesh. Ich hoffe, das Fleisch zu schauen. I can't, you know, when you see the flesh. Wenn du das Fleisch siehst. You can't do nothing. Wirst du nichts tun können. You know, but once you see the spirit. Wenn du den Geist siehst. Paul said, I can do all things to Christ that strengthens me. Paulus hat gesagt, er ist der geringste von allen, aber trotzdem hat er gesagt, er kann alles tun durch Christus. I can do all things, though I am the smallest of all. Obwohl ich der geringste von allen bin, kann stop ich alles underrating yourself. Hör auf, dich zu unterschätzen. Praise the Lord. Halleluja. If you remember Gideon again. Auch Gideon. He said, I'm the last born. Ich bin der Jüngste in der Familie. I'm the baby in the church. Ich bin das Baby in der Gemeinde. I'm the youngest in the church. Ich bin der Jüngste in der Gemeinde. What do I know? Was weiß ich? I don't know anything. Ich habe nichts zu bieten. But you have a very good God. Aber das ist ein großer Gott. That song that they sang today. You see? You have a very big God on the inside of in you. Drin. Who can't do all things. Der alles tun kann. You are not the one to das do it. Derjenige, der es tut. Allow that. Allow the Lord in you to do das it. Der Herr in dir, das if you see bitte. Yourself doing it, you wenn cannot do it. It is true, it is bigger than you. Als der Macher siehst, dann wirst du es nicht packen, weil es natürlich größer ist als du. Aber wenn du Jesus siehst, weißt du, dass nichts groß genug ist. Für praise the Lord. You know, if you are in the flesh, I cannot be there. I cannot join it. For one reason or the other. Amen. Amen. This message, I'm also talking to myself. Diese Botschaft, ich predige auch zu mir selbst. You know, without Jesus, I ohne Jesus kann ich nicht hier sein. Ah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, before the Lord left, before der Herr in den Himmel aufgefahren ist, ging es ihn immer um uns. Be there for one another. Seid füreinander da. Don't forsake one another. Verlasst einander nicht. Don't leave one another. Lasst einander nicht im Stich. Liebt einander. Just like my father and I will so wie der Vater und ich uns gegenseitig lieben, liebt einander genauso. Because of me is you. Wegen ich in euch. You know, wegen, nee, mir in euch. Mm-hmm. Ja. You know, if we... Let me quickly say this, though we still have it in the front. Your neighbor is not people. Dein Nächster ist nicht der Mensch. It is Jesus. Es ist Jesus. And between believers, zwischen zwischen Gläubigen, you see the Jesus in them. Siehst du Jesus in ihnen? Before unbelievers, zwischen Ungläubigen. Before unbeliever, you see the Jesus in you. Siehst du Jesus in dir? I don't know if you understand. Nicht wirklich. Praise the Lord. Halleluja. Your neighbor is Christ. Der Nächste ist Christus und nicht der Mensch. We go there, maybe not today because of the time, amen? Yeah. Before believers, if you are going to, if for example, Nini said, he says she wants to do something. Why will I be there? It's because of Jesus. Wenn ihr zum Beispiel sagt, dass sie etwas machen will, wieso unterstütze ich das? Wegen Jesus. My focus, number one, is Christ. Mein erster Fokus ist Christus. Does he want me to be there? Will er, dass ich dabei bin? Is he coming from him? Kommt es von ihm? He see the reason I'm there. Ist er der Grund, weshalb ich da bin? And I should choose him. Und ich soll mich für ihn entscheiden, egal was. Amen. Amen. So you are seeing the Jesus in them. Du siehst so Jesus in Nini, in Nini's life. You see, why will I be there? Because she's a child of God. Because this celebration is celebrating Jesus. And not celebrating flesh. Und nicht das Fleisch. Why will I not be an unbeliever so? Wieso bin ich aber nicht? Because they celebrate bei den flesh. Ungläubigen, weil sie das Fleisch. Because it's not about Christ. Weil es nicht um Christus geht. But for God's children, it's about Christ. Da geht es um Christus. Once it comes to Christ, I rejoice. Wenn es um Christus geht, dann freue ich mich. Praise the Lord. Halleluja. And before unbelievers, und gegenüber Ungläubigen, you see the Jesus siehst du Jesus in dir. Because they don't have Jesus. Weil sie Jesus nicht haben und deswegen liebst du sie. You not love them with the love of Jesus. Liebst sie dann mit der Liebe von Jesus. And tell them the truth. Und sagst ihnen die Wahrheit. What Jesus called the truth. Was Jesus Wahrheit nennt. Not what religion und nicht was Religion Wahrheit nennt. Or this world called diese Welt truth. Wahrheit nennt. What this world called the truth is compromise with them. Weil was diese Welt Wahrheit nennt, ist Kompromisse mit den Ungläubigen einzugehen. It's different from what Jesus called the truth. Das ist anders als das, was Jesus Wahrheit nennt. Praise the Lord. Hallelujah. See your identity. See deine Identität. Know your identity. Kenne deine Identität. Be heavenly minded. Sei himmlisch gesinnt. Be Christ minded. Sei Christus gesinnt. Stop seeing your color. Hör auf deine Hautfarbe zu sehen. You know, those of us that are, you know, the natural colors that key. Die Leute, die schwarz sind. You know, some, you know, Asia, you know, from Asia. You know, once you just go out, they just notice. Wenn du rausgehst, die Straße, weiß man, woher du kommst. This one is not but from here. Der kommt nicht von hier. Even from distance. Ja, von weitem sieht man das schon. From kilometer wide weg. Man sieht, dass man hier hingehört. Ja, yeah, you know, stop seeing your color. Aber hör auf deine walk Farbe like zu sehen. Your, how your father wants you to walk. Wandle und gebe dich so wie oh, Daddy. Jesus dich sieht. You know, a president's son in Nigeria, if he comes to Europe here, he will not walk like Aduro or let me see. He will not walk like he will walk like a president's son. Wenn ein I don't know if you forget it. Sohn von einem Präsidenten, der schwarz ist, hier hinkommt, wird er sich nicht unterlegen fühlen, wie ein Asylant fühlen, wie irgendein Schwerverbrecher oder nur ein Schwarzer fühlen, sondern er wird auf seine Identität als Sohn des Präsidenten schauen. He will not see the color. Er wird not, auf seine Hautfarbe schauen, um sich... He will be seeing the position of the father. Er wird seine Position mehr sehen als seine Hautfarbe. Und deswegen wird er sich überlegen fühlen, nicht unterlegen wegen seiner Hautfarbe. God children, what do we see? Aber was sehen wir Kinder Gottes? Do we see? Sehen wir Christus in uns? Sehen wir unsere Identität? Do we see Kinder Gottes? Sehen wir den Himmel? Do we see our father? Sehen wir unseren Vater? Or we see how Satan wants us to see ourselves? Oder sehen wir uns so wie der Teufel es möchte? Don't allow what they see to bring you down. Lass nicht zu, dass das, was sie sehen, you know, the president song, you know, if you could just say, I can buy you. Ihr Sohn vom Präsidenten sagt, ich kann dich kaufen. Because he knows where he's coming from. He knows his own identity. Er weiß, kennt seine Identität. You know, Jesus is just somebody like that. Und Jesus ist so. If you see how he did everything. Oh. How he replied people. Yeah, how he replied, you know, when John the Baptist, John the Baptist sent the disciples to him, his own disciples to him. You can see how he replied. He never replied in the flesh. He replied in the spirit. Er hat im Fleisch geantwortet, sondern immer im Geist. Who get it? I wanted us to go there today, but there's no time. Amen? Amen. Amen. Amen. You know that man that came and said, "Good master." Und dieser Mann, der gesagt hat, guter Meister. You know, he did not reply in the flesh. Er hat sich im Fleisch. He replied in his own identity. Jesus in seiner Identität. You know, Jesus never do anything according to the to outside. He's not what they can understand. Es geht nicht um das, was sie verstehen. He always wants to bring them to what he know what his own identity is. Er bringt sie rauf auf sein Niveau und er gibt sich nicht hinunter in ihr Niveau. You know, we speak like them. Wir versuchen uns anzupassen, wir reden zu ihr, wir erniedrigen uns auf ihre Ebene. Instead of helping them to come to anstatt ihnen zu helfen, auf unsere Ebene zu Christus zu kommen. The Holy Spirit cannot use lies. Der Heilige Geist kann keine Lügen benutzen, um irgendjemanden zu ändern. What is he called? He's called the Spirit of Truth. Denn er ist der Geist der Wahrheit. He's called, you know, if you don't give them Jesus, wenn du ihm nicht Jesus gibst, which is the truth, der die Wahrheit ist, and you can, you know, the Holy Spirit cannot use wird der Heilige Geist nicht Lügen nutzen, um irgendwelche Leute zu if you really love them, wenn du sie wirklich and love your flesh, und nicht dein Fleisch liebst, you will give them the truth. Und nicht das liebst, was du von ihnen bekommen kannst, dann wirst du ihnen die Wahrheit geben, hate you auch for wenn the sie dich dafür hassen. They might dislike you. They auch might even reject you. Dich nicht mehr mögen wird. They might be against meisen wird. Gegen dich sein wird. And be there for them, for aber the sei truth. Dennoch da für sie mit der Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Look at how Jesus did everything. Schau dir an, wie Jesus Sachen gemacht hat. Even the woman with the issue of blood. Selbst die Frau mit den Blutungen. He did not come in the flesh. Even the woman caught in the very act of adultery. Die Frau, die Unzucht begangen hat. He said, "Who have not thrown this stone?" You do it. If you have not seen, you see, if you have never seen before, you throw the first stone. Er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werft den ersten Stein. You know, they might not even understand it. Sie haben es nicht verstanden. But I know they get something. They were able to get something. Aber sie haben sicher etwas empfangen, erkannt in diesem Moment. They knew that this man is tough. Dass dieser Mann this man knows his anders own identity. Ist, dass dieser Mann seine Identität kennt. Can never mit dem kann man nicht spielen. Can never bow. Er wird sich nicht niederknien, er wird sich nicht beugen. Know your identity. Kenne deine Identität. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Stop saying you cannot speak English, you cannot speak Dutch. Hör auf, dass dein fehlendes Können zu sehen. Stop saying your strengths. Du kannst nicht Englisch, du kannst nicht Deutsch, du kannst deine Stärken. Stop saying your country. Und dein Land. You see, like Moses. You know, Moses said, I cannot speak very well. Moses sagt, ich kann nicht gut sprechen. You know, we have different things that we see. Wir haben verschiedene Sachen, die wir sehen. Why we don't want to obey the voice of God. Weil wir der Stimme Gottes nicht gehorchen. Why we will not choose Christ. Weil wir uns nicht für Christus entscheiden. We have different verschiedene Gründe. You better reject those reasons. Verweigere diese Gründe lieber. Satan is just rejoicing. Dafür freut sich darüber. Über deine Entscheidungen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Oh. Take your mind away from the flesh. In deiner Gedanken weg vom Fleisch. See, take your mind. If I put my mind in the flesh, wenn I'm ich not meine Gedanken auf das Fleisch richte, dann bin ich nicht hier. Wenn kennt mein wonderful. Deutsche kennt mein Englische. My English is very wonderful. You know, when I just speak it, you know, sometimes even people make fun. I don't even care. Warte, mach nicht so über Lust, aber es juckt mich nicht. I bet I know that God can. God understand all languages. Ich weiß, dass Gott alle Sprachen. You know, when I speak China, I can speak Chinese. Versteht. Und alle Sprachen versteht. You know, you understand all. Er versteht das alles. So it doesn't bother me. Ist es egal. Praise the Lord. Hallelujah. If even people are making fun of me, doesn't even bother me. Ist mir auch egal. Why? Because making fun of me, making fun of me, you are pronouncing Jesus. Du machst dich im Namen von Jesus über mich lustig. You are pronouncing Jesus. Du nennst Jesus. Is that not victory? Ist doch gut. For Jesus. Für Jesus. Because it gives you opportunity to even say Jesus. Es gibt dir die Möglichkeit, den Namen von Jesus in Mund zu nehmen. Like Paul said, he said, even to be in chain. Those, he said, when, you know, when he was in prison, going from one prison to another. Im Gefängnis war. It's a song where rejoicing. Hat er gesagt, ein paar Leute freuen sich schon. Song where sad. Andere waren traurig. So we're making fun of him. Haben sich sogar lustig he said, back up for all, he don't rejoice that Jesus is the nation. Jesus genannt wird. Dass Jesus in den Mund genommen wird. You know, you don't bother about what they say. Dir ist egal, was don't rejoice sagen. That, you know, once they call your name, wenn they must call sprechen, Jesus. Wenn sie auch über Jesus sprechen. They must remind themselves of Jesus. Über Jesus, an Jesus erinnern. Praise the Lord. Halleluja. Because that is your identity. Weil das ist deine Identität. Amen. Amen. Oh, today we cannot go here again. Okay, we will. Okay, understand. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is in heaven before anything. Jesus sieht den Himmel vor allem. He never cared what people are going to say. Ihm war es egal, was Leute sagen werden. But what will happen? But what we have will see. Aber was wird der Himmel sagen? That is what he is after. Das war what will his father say? Was wird sein Vater sagen? What will ever, how will heaven react? Wie wird der Himmel reagieren? To my decision. Auf meine Entscheidung. To what I speak. Zu dem, was ich to sage. How I sit in. Wie ich Sachen sage. How will heaven react? Wie reagiert der Himmel? Because that is who I am. Denn das bin ich. Can somebody understand? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So we stop here for today.